und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und alle kommen in Demut zu ihm. Also alle, die hier noch hartherzig und hochmütig und sich nicht beugen konnten und sich nicht fürchteten, an jenem Tag werden alle zu Allah in Demut erscheinen. Und du siehst die Berge, von denen du meinst, sie seien unbeweglich, während sie wie Wolken vorbeiziehen. Es ist das Werk Allahs, der alles sehr geschickt gemacht hat. Gewiss, er ist kundig dessen, was ihr tut. Ja, stellt euch mal vor, die Berge, stellt euch mal eine ganze Gebirgskette vor, wie sie wie Wolken am Himmel stehen. Ja, das ist ja, wenn Berge zerstört werden durch Explosionen oder durch andere Dinge, wie viel Geröll und Staub entsteht. Ja, eine riesen Staubwolke, die man von kilometerweit Entfernung noch sehen kann. Ja, und warum wird hier Allahs Macht erwähnt? Weil der Mensch oft, meistens, nur dann gegen die Wahrheit spricht, wenn er sich selbst für sehr machtvoll hält. Er sich auf irgendetwas stützt, sei es sein Intellekt, seine Macht, sein Besitz oder die Macht durch den Besitz, die Macht wegen seiner Freunde, die Gesellschaftsschicht, zu der er sich selber zugehörig fühlt, was auch immer. Aber wenn die wahre Macht, wenn er erkennt, dass die wahre Macht nur bei Allah ist, dann mag er vielleicht auch einsehen, dass ihm nicht gebührt, sich vor Allah aufzulehnen. Und er ist kundig dessen, was ihr tut. Wer mit einer guten Tat kommt, wird etwas Besseres als sie erhalten. Und sie sind vor jedem Schrecken an jenem Tag in Sicherheit. Allah möge uns zu diesen gehören lassen, die vor den Schrecken des Tages der Auferstehung in Sicherheit sind. Wer aber mit einer schlechten Tat kommt, diese wird mit ihren Gesichtern voran ins Höllenfeuer gestürzt. Wird euch denn etwas anderes vergolten als das, was ihr zu tun pflegtet? Mir ist nur befohlen worden, dem Herrn dieser Ortschaft zu dienen, der sie geschützt hat und dem alles gehört. Und mir ist befohlen worden, einer der ihm Ergebenen zu sein. Und was ist noch befohlen worden? Und den Koran zu verlesen. Wer sich nun recht leiten lässt, der ist nur zu seinem eigenen Vorteil recht geleitet. Und wenn einer irre geht, dann sag, ich gehöre ja nur zu den Überbringern von Warnungen. Und sag, alles Lob gehört Allah. Er wird euch seine Zeichen zeigen und dann werdet ihr sie erkennen. Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. Wenn wir die Ayah 92 nochmal betrachten, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ist befohlen worden, den Koran zu verlesen. Und diese Aufgabe, diese Tätigkeit des Verlesens des Koran, das heißt, der eine verliest, der andere hört zu, das ist seit Tag 1 wird das schon gemacht. Die Muslime haben das immer schon so praktiziert. Und manche haben ja dieses Argument, dass nein, es einfach selber zu lesen ist doch genug. Warum sollte ich mir das von jemandem vortragen lassen oder zuhören? Und nein, das ist nicht genug. Dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wurde das auch befohlen, es vorzutragen. Der Koran ist die Rede, das Wort Allahs, Kalamullah. Und es soll gelesen, natürlich auch. Es soll gehört, es soll vorgetragen, es soll gelehrt und gelernt werden. Das ist eine Verantwortung der Muslime, die von Anfang an schon sehr ernst genommen wurde. In vielen Überlieferungen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam wird darauf auch hingedeutet, empfohlen. In einem Hadith heißt es zum Beispiel, dass khayrukum min ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, der Beste von euch ist derjenige, der den Koran lernt und lehrt. Ja, und so ähnliche Aussagen gibt es noch viele andere, die die Vorzüglichkeit des sich Beschäftigens mit dem Koran nochmal unterstreichen. Und Allah möge uns alle dazu gehören lassen, die hier die ersten Schritte vielleicht unternehmen, um irgendwann mal auch zu diesen zu gehören, die sich mit dieser edlen Aufgabe beschäftigen, sich dafür bemühen, sich dafür wachhalten, sich dafür ihre Zeit investieren, nämlich dem Koran immer näher und noch näher und noch näher zu kommen und mit dem Koran auch anderen nützen zu können. Damit kommen wir zu Sura Al-Qasas, die Geschichten im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Ta, Sin, Mim. Ja, im Arabischen seht ihr ein langes Med. Das heißt, wenn ihr Koran rezitiert, werden das Sin und das Mim in die Länge gezogen. Tilka ayatul kitabil mubin. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir verlesen dir von der Kunde über Musa und Pharaon der Wahrheit entsprechend. Für Leute, die glauben. Gewiss, Pharaon zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern, von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Das war die Politik Pharaons, teile und herrsche. Er teilte die Bevölkerung in einzelne Gruppen, von denen er manche dann noch weiter unterdrückte, indem er ihre Söhne tötete und die Frauen versklavte. Wir aber wollten diejenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen und sie zu Vorbildern machen und zu Erben machen. Ja, also Allah hatte etwas anderes vor als der Plan Pharaons. Und ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharaon, Haman und deren Herrscharen durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Ja, und wie geschah das? Also wie leitete Allah im Einzelnen die Schritte dazu ein, dass dieser große Wandel in der Gesellschaft passieren sollte, nämlich dass die Herrschaft Pharaons, das Unrecht, die Tyrannei, beendet werden sollte und dass die Macht dann nach einer Zeit denen gegeben werden sollte, die im Lande unterdrückt worden waren? Und zwar wollte Allah diesem Volk den Propheten Musa a.s. schicken und Allah ließ dann also einleiten, dass schon die Erziehung Musas a.s. auf die wundersamste Art und Weise zustande kam. Ja, und das ist unser Problem oft. Wir sehen die Dinge sehr oberflächlich, nur von außen betrachtet. Ja, 2 + 2 muss 4 sein. Und wenn das und das passiert, dann muss die Folge davon so und so sein. Ja, aber wie Allah, der Allmächtige, der Allwissende, seinen Willen etabliert. Ja, in dieser Geschichte gibt es darüber sehr viel zu lernen, wie Allah subhanahu wa ta'ala auf unmerkliche Weise Wege eröffnet, von wo man sie nie erwarten würde, Dinge ermöglicht, von denen man nie geträumt hätte und wir merken es noch nicht mal, dass jetzt ist gerade etwas ganz Gewaltiges passiert. Und was wir auch in dieser Geschichte lernen werden, dass keine Macht in der Schöpfung Allahs so groß ist, dass sie für Allah eine Macht darstellen würde. Wenn Allah jemanden die Macht wieder nehmen möchte, da kann er das tun. Und er kann ein unterdrücktes Volk ermächtigen. Und zwar gegen dieses mächtige, tyrannische Volk sogar ermächtigen. Bani Israel wurde hier so unterdrückt, die sind gerade in einer so schlimmen Lage als Volk, dass sie ihre eigenen Söhne nicht beschützen können. Stellt euch mal vor, ein anderes Volk tötet eure Söhne. Wie geschah es also? Und wir gaben der Mutter Musas ein. Stille ihn. Also Musa a.s. ist gerade geboren, ein neugeborenes kleines Baby. Und die Mutter Musa a.s. wird eingegeben, dass stille ihn. Und wenn du um ihn fürchtest, dann setze ihn in das Wasser und fürchte dich nicht und sei nicht traurig. Wir werden ihn dir zurückbringen und ihn zu einem der Gesandten machen. Ja, wie Allah hier Musa a.s. in diesen schrecklichen Umständen, wo neugeborene Babys nicht mal sicher sind, wie Allah hier Musa a.s. Rettet, ihm ein Aufwachsen und Gedeihen ermöglicht und die Mutter erhält eine Eingebung dafür schon. Ja, und wer Allah liebt, versteht, was Allah von ihm möchte. Sie stillt ihn also und Allah schuf für ihn dann Wege, wo er aufwachsen würde. Da lasen ihn die Angehörigen Pharaons auf, damit er ihnen zum Feind und Grund zum Kummer werde. Gewiss, Pharaon, Haman und deren Herrscharen pflegten verfehlt zu handeln. Die Frau Pharaons sagte, er wird für mich und dich ein Grund zur Freude sein. Tötet ihn nicht, vielleicht nützt er uns oder wir nehmen ihn als Kind an. Dabei merkten sie nicht, was sie taten. Also wo sollte Musa a.s. aufwachsen? Im Haus des Feindes. Ja, Pharaon, Haman, seine Minister, sie taten viel Übel, sie unterjochten andere Völker, andere Gemeinschaften, tyrannisierten sie. Aber wie ist hier die Frau von Pharaon? Inmitten dieser üblen Menschen ist sie ganz anders. Wir werden später im Koran auch noch lernen über die Größe ihres Imans. Und sie sagt so ein schönes, so ein liebes Kind, lass es uns doch aufziehen. Vielleicht wird das die Ruhe, die Kühle unserer Augen. In manchen Überlieferungen, in den Tafasir, Allahu Alam, heißt es, dass Pharaon sagte, dass ja deine Ruhe wird es, aber meine nicht, also nicht die Kühle meiner Augen. Ja, und wer weiß, manche führen das auch zurück auf den Unterschied zwischen Mann und Frau. Mütter fühlen vielleicht anders als Väter, aber da gibt es bestimmt verschiedene Auslegungen auch darüber. Was wir auf jeden Fall daraus lernen können, dass man zu allen Zeiten Gutes sprechen sollte. Ja, vielleicht begegnet man dem, was man unüberlegt gesagt hat, begegnet man dem wieder und bereut es dann vielleicht. Und das Herz der Mutter Musas wurde leer. Wegen der Trauer. Beinahe hätte sie ihn fürwahr offen bekannt gegeben, wenn wir nicht ihr Herz gestärkt hätten, damit sie zu den Gläubigen gehöre. Ja, weil natürlich war ja die Mutter von Musa a.s. und das war natürlich schwer für sie, von ihrem kleinen Kind, einem Säugling, das so der Mutter bedarf und so bedürftig ist nach der Mutter, sich von dem Kind zu trennen. Aber Allah hat ihr Herz gestärkt und sie sagte zu seiner Schwester, folge seiner Spur. Sie beobachtete ihn von fern, ohne dass sie bemerkten. Nun hatten wir ihm zuvor die Ammenbrüste verwehrt, also er wollte nicht die Milch von irgendeiner Amme annehmen. Da sagte sie, die Schwester von Musa, die sie ja verfolgt hatte, soll ich euch auf Hausleute hinweisen, die ihn für euch betreuen und ihn aufrichtig zugetan sein würden? Also ich kann euch jemanden zeigen, der das Kind stillen kann. So brachten wir ihn zu seiner Mutter zurück, damit sie frohen Mutes und nicht mehr traurig sei. Und damit sie wissen sollte, dass Allahs Versprechen wahr ist. Was hatte Allah ihr denn noch versprochen? Dass Musa a.s. ein Gesandter sein würde. Aber die meisten von ihnen wissen nicht. Ja, also auch was eine Zeit lang fern von uns bleibt, wenn es für uns geschrieben ist, dann wird es nicht immer von uns fern bleiben. Ja, und das ist dann letztendlich egal, wie viel wir planen und Listen schmieden oder andere gegen uns Listen schmieden. Aber genau das wissen die meisten Leute leider nicht. Und wir haben dann dementsprechend auch leider keine Geduld, wenn wir in einer Zeit der Erschwernis sind, weil wir das Ende ja davon meistens leider nicht wissen. Und als er, also Musa a.s., seine Vollreife und sein Ebenmaß erlangt hatte, gaben wir ihm Urteilskraft und Wissen. So vergelten wir den Gutestuenden. Also Weisheit, Entscheidungskraft, Ilm, Wissen von der Religion und auch Wissen über das Diesseits. Denn am Hof natürlich bekam er und kam in den Genuss der besten Erziehung. Und Allah gab ihm dazu noch das Wissen über die Religion, die Weisheit. Und er betrat die Stadt zu einer Zeit, als ihre Bewohner unachtsam waren. Da fand er darin zwei Männer, die miteinander kämpften. Der eine war von seinem eigenen Lager, der andere von seinen Feinden. Da rief ihn derjenige, der von seinem Lager war, zu Hilfe gegen denjenigen, der von den Feinden war. Dann schlug ihn Musa mit der Faust und brachte ihn so um. Also er hatte nicht im geringsten vor, er hat auch nicht im geringsten daran gedacht, was alles passieren würde. Er wollte ihn einfach nur diesen Streit auseinanderbringen und schlug einmal zu. Und das war dann ein solcher Faustschlag, dass diesen Menschen direkt umbrachte. Musa a.s. sagte, das gehört zum Werk des Satans. Gewiss, er ist ein deutlicher Feind, der in die Irre führt. Er sagte, mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht zugefügt, so vergib mir. Da vergab er ihm, denn er ist ja der Allvergebende und Barmherzige. Er hatte ja nicht mit der Absicht zugeschlagen, diesen Menschen zu töten. Und er hat trotzdem, obwohl es gar nicht sein Fehler war, wenn wir so genau möchten, trotzdem sagte er, die Schuld ist bei mir, ich habe mir selbst Unrecht angetan und bittet Allah direkt um Vergebung. Und das ist der Unterschied zwischen jemandem, der Allahs Diener ist und jemand, der ein Verweigerer ist. Musa a.s. findet hier keine Ausrede, keine Verschönigung, sondern er gibt, ja, und obwohl es nochmal nicht extra gemacht hat, bereut er das und er verspricht sofort in Zukunft das Beste zu versuchen. Wie benehmen sich andere? Die machen Fehler über Fehler und trotzdem zeigen sie bei all dem keine Einsicht. Und all das war natürlich auch eine Prüfung für Musa a.s. Am Morgen, er sagte, mein Herr, darum, dass du mir Gunst erwiesen hast, werde ich den Übeltätern nicht mehr Beistand leisten. Also auch für die Zukunft nimmt er sich jetzt das Beste vor. Am Morgen war er in der Stadt furchtsam und hielt immer wieder Ausschau. Auf einmal schrie derjenige, der ihm am Tag zuvor um Hilfe gebeten hatte, zu ihm um Beistand. Also schon wieder wird er von diesemjenigen gerufen, dass ich bin wieder ein Problem, hilf mir. Musa sagte zu ihm, du bist offenkundig einer, der wahrlich zu Gewalttaten verleitet. Also nach so einem großen Ereignis, gestern ist noch so ein großer Unfall passiert und jetzt bist du schon wieder mit einem Mann im Streit. Doch Musa a.s. will wieder helfen. Als er nun mit Gewalt denjenigen packen wollte, der ihrer beider Feind war, sagte dieser, O Musa, willst du denn mich töten, wie du gestern eine Menschenseele getötet hast? Du willst ja nur ein Gewalttäter im Land sein und du willst nicht zu den Heilstiftern gehören. Also das war ja dieser einzige Zeuge, der hatte das also ausgeplaudert. Und jetzt, wo es einmal raus war, erfuhren es natürlich alle, bis auch natürlich der Palast dann es davon erfuhr. Und was geschah dann? Und es kam ein Mann vom äußersten Ende der Stadt gelaufen. Er sagte, O Musa, die führende Schar berät über dich, um dich zu töten. So geh fort. Gewiss, ich gehöre zu denjenigen, die dir guten Rat geben. Ja, also musste Musa a.s. war dann gezwungen, die Stadt zu verlassen als Flüchtling. So ging er furchtsam aus ihr fort und hielt immer wieder Ausschau. Er sagte, mein Herr, errette mich von dem ungerechten Volk. Und wir sehen hier sehr schön, wie Musa a.s. bei allen Angelegenheiten, in jedem Zustand, Allahs gedenkt. Hier, er macht einen Fehler, er macht Dua. Er muss fliehen, er macht Dua. Und in Zukunft werden wir noch sehen, wie er bei jedem Zustand Allahs gedenkt, sich ihm zuwendet. Das ist auch ein Zeichen derer, die zu den Gutestuenden gehören. Und wohin geht er dann bei seiner Flucht? Und als er sich Medien zuwandte, sagte er, vielleicht wird mein Herr mich den rechten Weg leiten. Er muss losfliehen, ohne die geringste Vorbereitung. Er hat nichts eingepackt. Er läuft einfach wirklich los. Er muss fliehen. Und er macht schon wieder Dhikr. Er gedenkt schon wieder Allahs. Und er ist verwirrt. Er weiß nicht, noch nicht mal, wohin er gehen soll. Und er gedenkt Allahs. Ja, und wir sind ja auch oft im Leben verwirrt. Und wir fragen uns über dieses und jenes. Ja, und dies ist eine sehr schöne Dua. Asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Vielleicht wird mein Herr mich den rechten Weg leiten. Als er nun zum Wasser von Medien kam, fand er dort eine ganze Gemeinschaft von Menschen, die ihr Vieh tränkten. Und er fand außer ihnen zwei Frauen, die ihre Tiere fernhielten. Er sagte, was ist mit euch beiden? Sie sagten, wir tränken unsere Tiere nicht, bis die Hirten ihr Vieh weggetrieben haben. Und unser Vater ist ein hochbetagter Greis. Also warum macht das kein Mann aus unserer Familie? Weil unser Vater schon alt ist und nur wir diese Aufgabe also übernehmen können. Und hier sehen wir auch die Persönlichkeit von Musa a.s., dass er, wenn er Unrecht sieht, dann ist das für ihn sehr schwer, einfach nur zuzusehen, schweigender Zuschauer zu sein. Wenn jemand Unrecht erleidet und dabei man zusieht und schweigt, dann ist man ja irgendwo auch mitschuldig. Und so ist der Gläubige, wirklich. Er wartet nicht, bis man ihn wertschätzt und einlädt und dann wird er vielleicht etwas Gutes tun und vielleicht helfen. Hier sehen wir diesen Altruismus auch von Musa a.s., diese Hilfsbereitschaft. Ja, oft ist ja auch, dass wir leider vergessen, dass wenn wir jemand anderen nützen, dann nützen wir nicht wirklich ihm, sondern das ist unser eigener Nutzen, den wir da in die Wege leiten. Wir tun keinem wirklich einen Gefallen. Und Musa a.s. schaut auch nicht, wer, ob er ausgelacht wird oder ob das jemandem missfällt. Er tut das, was gut und richtig ist. Und wirklich jede Person, die zu irgendeiner Zeit etwas erreicht hat, etwas bewirkt hat, das waren Personen, Persönlichkeiten, die in herausfordernden Zeiten selber agierten und nicht darauf warten, ob sie auf irgendetwas reagieren können. Ja, denn wenn keine Herausforderung mehr da ist, dann wird man ein bisschen faul, dann ruht man sich ja aus, dann ist man in Ausruhstimmung. Musa a.s., also nach einer solchen langen Reise, man sagt in der Überlieferung, dass seine Schuhe zerrissen waren, er war ja zu Fuß unterwegs, er war erschöpft, er war natürlich auch traurig, er hat seine Heimat verlassen, seine Bekannten, seine Familie verlassen, er war ein Flüchtling. Er hat nichts in der Hand, doch trotzdem sieht er etwas, was nicht in Ordnung ist, ein Unrecht und er wartet nicht lange und tut das, was er halt dazu beisteuern kann und schafft Abhilfe. Wenn wir nach einem langen Tag uns endlich mal hinsetzen und jemand uns nur bittet, dass wir doch mal ein Glas Wasser rüberreichen können, dann gucken wir ihn schon so böse an, dass derjenige, der Ärmste, dann ein schlechtes Gewissen bekommt. Und Musa a.s. weiß und kann sich schon denken, dass die haben einen ältlichen Vater, die hüten hier Schafe oder Vieh. Die können ihn nicht besonders belohnen. Ich meine, er kommt aus einem Palast und trotzdem tut er das ohne Erwartung auf irgendeinen Gegenlohn. Er hilft einfach. Da tränkte er ihnen ihre Tiere. Hierauf zog er sich zurück in den Schatten und sagte, mein Herr, ich bin dessen bedürftig, was du auch immer an Gutem zu mir herabsendest. Wieder Dua. Schon wieder macht er Dua, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sehr schöne Dua. Also ich kann gerade alles gebrauchen, was immer du mir auch schickst. Ich bin zu allem bedürftig, für alles bedürftig, weil er war ja wirklich mit leeren Händen dort angekommen. Da kam die eine von den beiden zu ihm, indem sie verschämt einherging. Also auf eine schamhafte, anständige Art und Weise trat sie an ihn heran. Sie hatten bestimmt den Vater also dann berichtet, was ihnen passiert war, dass jemand also Fremdes da war und er ihnen direkt geholfen hatte. Und hier werden sie also als sehr anständige, fromme Mädchen, Frauen beschrieben. Und in diesem nächsten Ayat wird also dann beschrieben, wie Musa a.s. Dua, ich bin für alles bedürftig, was du an Gutem zu mir herabsendest, wie diese Dua direkt erhört wird und ihm ein Dach über den Kopf und sogar Familie gegeben wird. Sie sagte, mein Vater ruft dich, um dir den Lohn dafür zu entrichten, dass du uns die Tiere getränkt hast. Nachdem er zu ihnen gekommen war und ihm die Geschichte berichtet hatte, sagte er, fürchte dich nicht, du bist dem ungerechten Volk entkommen. Also der Vater tröstet Musa a.s. Die eine von den beiden sagte, O mein lieber Vater, nimm ihn in Dienst, denn der Beste, den du in Dienst nehmen kannst, ist der Starke und Vertrauenswürdige. Und das sind ja die zwei Eigenschaften für einen guten Arbeiter, dass er stark ist, also auch fähig ist, die Fähigkeit hat, diese Arbeit auszuführen, die ihm aufgebürdet wird, und dass er dabei aber auch vertrauenswürdig ist und sein Bestes gibt. Und zwar nicht nur diese Stärke, nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch Stärke in der Entschlusskraft, in der Ausdauer. So sollte es sein. Ja, dass man nicht jemand hat, der bei dem kleinsten Problem, kleinste Hindernis aufgibt, dass er Amin ist. Und wer ist mehr Amin und vertrauenswürdiger als die Propheten? Ja, aber was bedeutet in der Arbeit Amin zu sein, vertrauenswürdig zu sein? Dass man die Arbeit so ausrichtet, wie sie vereinbart wurde. Das tut, wozu man die Verantwortung übernommen hat. Das ausliefert, wofür man den Verdienst, den Erwerb entgegennimmt. Ja, wie es einem gesagt wurde, dass man das so tut oder sich wenigstens dafür bemüht. Dass man auch die Geheimnisse des Arbeitsplatzes, wenn es solche gibt, dass man diese auch bewahrt. Und hier sehen wir auch, wie klug die Töchter dieses Mannes waren. Ja, manche sagen ja, was wissen Frauen schon, und die sind ja, haben Mangel an Verstand, und habt ihr bestimmt schon hier und da Sachen gehört, die einen manchmal ganz nervös machen, wie kann das sein? Nein, ob Mann oder Frau, Allah gibt die Weisheit, wem er will, und das ist eine ganz besondere Eigenschaft und Fähigkeit, die besonders ist. Und unter diesen Weisheiten ist nochmal eine ganz besondere Eigenschaft, und die ist Menschenkenntnis, und die hat nicht jeder. Die meisten betrachten leider etwas nur vom Äußerlichen her. Jemand, der Süßholz raspelt, der ist auf jeden Fall schon mal sympathisch. Und man sagt schnell, oh, das ist ja ein ganz netter Mensch. Ja, aber ist der denn zuverlässig? Ja, und ist denn genug, dass jemand nur nett reden kann, dabei aber unzuverlässig ist, zu nichts Nutze ist und einen nur durch die Worte erfreuen kann? Ja, und hier sehen wir eine Frau, die sehr klug ist, obwohl sie jung ist, offensichtlich, weil sie noch nicht verheiratet ist. Sie hütet nur Schafe, was wir auch sagen würden, sie ist sehr nah an der Natur, sie hat jetzt keine große zivilisierten Städte besucht. Ja, aber genau deswegen ist sie sehr nah an der Fitra, an der natürlichen Urzustand, auf dem Allah die Menschen erschaffen hat. Sie hat keine großen Titel und keine großen Zeugnisse. Gut, das war natürlich auch der Zeit entsprechend nicht notwendig, aber sie hat etwas, und das ist der gesunde Menschenverstand. Und sie benimmt sich auch gut, beide benehmen sich gut. Sie haben ein schamhaftes Auftreten, sie setzen sich nicht in Szene, sie sprechen mit dem Vater, bevor sie weiter jemand einladen oder jemand nach Hause mitbringen. Ja, all das sind also Zeichen für gute, anständige, kluge Frauen. Und ja, sie haben auch Menschenkenntnis, denn an den paar Taten, die Musa a.s. also gemacht hat, können sie erkennen, dass das ist jemand, der vertrauenswürdig ist, und das ist jemand, der auch wirklich die Arbeit übernehmen kann. Diese Schamhaftigkeit, die wir eben angesprochen haben, hindert aber diese Mädchen, und da eine spricht ja hier nur, hindert sie aber nicht daran, auch die Wahrheit auszusprechen. Ja, weil manche denken ja auch, dass wenn ich mich auf eine bestimmte Art und Weise kleide, mich bedecke, dann wirke ich nicht nur, sondern bin dann auch vielleicht ein bisschen dümmlich, und ja, man kann nichts mehr Vernünftiges sagen, und ja, das wird einem auch ein bisschen so vielleicht auch suggeriert. Nein, die Religion öffnet nicht nur Augen, sondern auch dann Verständnis. Sie lehrt Weisheit und Wissen, jeder in seinem Maß natürlich, jeder nach seinen Umständen und Fähigkeiten entsprechend. Und wie dem auch sei, der Vorschlag gefällt dem Vater. Aber er ist auch ein Vater, er hat auch Töchter, und er weiß auch, dass ein Mann in ihrem Haushalt das erleben soll, wo auch Mädchen vorhanden sind. Warum soll man sich da direkt eine Beziehung herstellen, wenn solch ein anständiger und frommer Mann in die Familie einheiratet? Da kann das nur zum Nutzen sein, und das bewahrt dann auch die Reinlichkeit der Beziehungen und den Charakter und den Akhlaq. Ja, und das ist auch leider heute so, wenn jemand nach diesen moralischen Gesetzen handelt, dann gilt er direkt als rückständig. Ja, und dann soll man eigentlich fragen, was ist denn dann dagegen fortschrittlich? Ja, wenn keine Klarheit mehr vorhanden ist, Klarheit der Beziehungen, wenn alles und jeder tun und lassen kann, was er will, ungeachtet der Gefühle anderer Menschen. Ja, also der Vater schlägt dann selber etwas vor. Woraus wir auch entnehmen können, dass auch die Eltern der Mädchen, was in vielen Gesellschaften nicht mehr so praktiziert wird, aber dass es möglich ist, dass auch die Eltern der Mädchen einen Vorschlag machen können, was die Heirat angeht, nachfragen können, was die Herstellung einer Beziehung angeht. Das ist also im Bereich des Möglichen. Er sagte, ich will dich mit einer dieser meiner beiden Töchter verheiraten, unter der Bedingung, dass du 8 Jahre in meinen Dienst trittst. Wenn du sie aber auf 10 voll machst, so steht es bei dir. Ich will dir keine Härte auferlegen. Du wirst mich, wenn Allah will, als einer der Rechtschaffenen finden. Also er schlägt nicht nur vor, sondern er legt auch noch eine Bedingung vor. Bei der Eheschließung kann man also auch, oder kann man davon ableiten, je nach Rechtsschulen werdet ihr das verschieden finden, aber es kann davon abgeleitet werden, dass eine Bedingung bei der Eheschließung festgelegt werden kann. Und diese hier ist schon eine Bedingung, die die gesamte Zukunft von Musa a.s. ja beeinflussen sollte. 8 oder sogar 10 Jahre, die er dann bei diesem Mann bleiben sollte. Und Musa a.s. ging also dann darauf ein. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Rechtschaffenen finden. Er sagte, dies sei zwischen mir und dir abgemacht. Welche der beiden Fristen ich auch erfülle, so darf es keine Bedrängnis gegen mich geben. Und Allah ist Sachwalter über das, was wir hier sagen. Also die Sache war abgemacht und Musa a.s. hatte also in kürzester Zeit Familie, einen Dach über den Kopf und Arbeit gefunden. Das ist die Versorgung Allahs.